Waren im letzten Jahrhundert Schichtzugehörigkeit und Neophilie noch eng verbunden, sind beide inzwischen entkoppelt. Das spiegelt sich auch in den sogenannten Sinus-Milieu-Studien wider, die in der Konsum- und Marktforschung verbreitet sind. Bei diesen Studien handelt es sich buchstäblich um freihändig gezeichnete Mengendiagramme, die den Eindruck von wissenschaftlicher Genauigkeit vermitteln sollen. Ihre Autoren unterteilen beispielsweise die deutsche Konsumoberschicht in konservativ etablierte, liberal-intellektuelle, Performer und Expeditive, die kreative Avantgarde, was schon deshalb verwirrend ist, weil auch Performer und Expeditive liberal und alle, einschließlich der Konservativen, intellektuell sind. Die Grundidee des Modells ist allerdings richtig, auch wenn die Namen für die Gruppen seltsam klingen. Tatsächlich haben die Autoren einfach einen Graphen mit X-Achse und Y-Achse gezeichnet. Auf der vertikalen Achse haben sie das Einkommen aufgetragen, nach dem klassischen soziologischen Modell der Schichten. Auf der horizontalen Achse markieren sie den Grad der Offenheit. Konnte früher nur die Oberschicht ihre Neophilie ausleben und durch Konsum zur Schau stellen, stehen Einkommen und Offenheit heute rechtwinklig zueinander. Neophile finden sich inzwischen nicht nur in der Oberschicht, sondern in allen Einkommensklassen. Und sie wohnen bevorzugt in Städten, denn dort gibt es mehr zu erleben.